Hi to those on the website. Möchte denen auf der Internetseite möchte ich's begrüßen jetzt, die jetzt zuhören. This is Psalm 46. Das ist Psalm 46. Also want to say hi to Inhei in Korea. Wir wollen she's listening. Die Inhei begrüßen in Korea, die hört ja auch zu. And God bless your husband and your children. Gott segne ihren Ehemann und auch ihre Kinder. And greetings to Pastor Steve and his family. Und Grüße auch an Pastor Steve und seine Familie. Okay, Psalm 46. Psalm 46. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte für unser Herz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Psalm 46 has been called Martin Luther's Psalm. Psalm 46 wurde auch bezeichnet als der Psalm Martin Luthers. And it reads like this. So liest er sich. God is our refuge and our strength. Vers 2 in der Deutschen. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. A very present help in trouble. Als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Therefore we will not fear. Darum fürchten wir uns nicht. Though the earth should change. Wenn auch die Erde erbebte. And though mountains slip into the heart of the sea. Und die Berge mitten ins Meer wankten. Though its waters roar and foam. Mögen seine Wasser tosen und schäumen. Though the mountains quake as it swells as its swelling pride. Die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. There is a river whose streams make glad the city of God. Des Stromes Bäche erfreuen die Stadt Gottes. The holy dwelling places of the Most High. Das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. God is in the midst of her. She will not be moved. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. God will help her when morning dawns. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. The nations made an uproar. The kingdoms tottered. Nationen tobten. Königreiche wankten. He raised his voice. The earth melted. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. The Lord of hosts is with us. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. The God of Jacob is our stronghold. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Okay. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. We pray in Jesus' name. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go to verse 1. Vers 1. God is our refuge and our strength. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. God is our shelter and our courage. Er ist unser Unterschlupf, unsere Ermutigung. Can also be translated. Könnte man so auch übersetzen. A very present help in trouble. Ein Beistand in Nöten reichlich zu finden. This word very is the word exceeding. Das Wort very ist reichlich. He is an exceeding, reichlich, überreichlich, exceedingly present help, überreichlich allgegenwärtig, and exceedingly present help, und eine überreichliche gegenwärtige number Hilfe. One. Erstens. And number two, zweitens. The word present, das Wort gegenwärtig, comes from the word to find, kommt, wie es auch hier steht, zu finden, right? It says it right there. Zu finden, huh? In der Elbe, zu finden. Zu right. Finden. Perfect. It could be this. Das, es könnte so sein. It could be translated an exceedingly. Es könnte auch so übersetzt werden, ein überreichlich findable, auffindbarer help. Auffindbare Hilfe. An exceedingly findable help. Eine überreichlich auffindbare Hilfe. That's encouraging, isn't it? Das ist doch ermutigend. Not just an exceeding help, nicht nur eine überreichliche Hilfe, but an exceedingly findable help, sondern eine auffindbare in time of trouble. In Zeit der Not. I heard a story one time. Ich habe eine Geschichte gehört einmal. Of a family. I think it was during the Boxer Rebellion. Es war während der Boxer-Rebellion. I'm not sure, but it was somewhere near China. In China. And they were a missionary family. Da gab es eine Missionarsfamilie. And I believe it was the Japanese that came. Die Japaner kamen. And the missionaries were pulling out of a certain city. Und Missionare verließen eine gewisse Stadt. I believe it was by boat. Mit Booten. And this family could not get out. Doch diese Familie konnte nicht mehr raus. And it was too late. Es war zu spät. Japanese were already there, die Japaner waren schon da. Or whoever they were. Oder wer auch immer es and, war. If someone knows the story, you can email me the exact Wer die Geschichte details. Besser kennt, kann mir per E-Mail die Details schicken. But the best part of the story I do remember. Jedoch erinnere ich mich an den Kernteil der Geschichte. The most important part. Den wichtigsten. The family had been trying to do everything to get out. Die Familie tat alles, um rauszukommen. But they were found slaughtered, murdered in their apartment. Doch man fand sie hingemetzelt in ihrer Wohnung dann. When the missionaries began to gather their belongings, als die Missionare ihre Habseligkeiten dann zusammenpackten, they took a picture off the wall. Machten sie ein Bild von der Wand. Sie nahmen ein Bild von der Wand herunter. Ja. And when they looked at the back of it. Und auf der Rückseite there was a note war eine Notiz stuck there, eingeklemmt, hidden there, versteckt. It was from the wife. Von der Frau. And she wrote something like this. Dort schrieb sie etwas so Folgendes. We have tried everything to escape. Wir haben alles versucht, um zu entkommen. We have it has been very stressful. We are fearful. Wir haben große Angst, es ist großer Stress. For the children, für die Kinder, etc. und so weiter. For our lives und unser Leben. And now that we realize there is no escape. Da wir jetzt erkennen, dass es keinen Ausweg gibt. The peace of God has flooded our hearts. Hat der Friede Gottes unsere Herzen überflutet. And something like this, we wait for our executioners to usher us into the presence of God. Und wir warten jetzt nur auf die auf unseren, die uns hinrichten, um in die Gegenwart Gottes into zu kommen. The very presence in of God. Die direkt in die Gegenwart Gottes. God is a very findable help in trouble. Gott ist ein sehr leicht findbarer Gott in Zeiten der Not. This next part, der nächste Teil, is something that I often do myself. Ist etwas, was ich selber auch praktiziere. When I feel overwhelmed in a situation, wenn ich mich überwältigt fühle in einer Situation, take it to its end. Nimm's bis ans Ende. Take it to its worst end. Stell dir das schlimmste Resultat vor. And ask yourself, can God be there if it goes to the worst possible scenario? Und frag dich, dass in diesem schlimmsten Ausgang potenziell gesehen könnte Gott noch immer dort sein? And God will give me peace that He can be there. Und Gott wird mir Frieden geben. Ja, selbst dort kann er sein. And when God gives me peace that He can be even there. Und wenn Gott mir Frieden gibt, ja, er kann selbst dort sein. Then how much more can He give me peace even here? Und wie viel mehr Frieden kann er mir geben? Ja, selbst hier. And look at how the psalmist speaks. Und schau, wie der Psalmist spricht. Therefore we will not fear. Darum fürchten wir uns nicht. Though the earth should be changed. Selbst wenn sich die Erde verändern würde. And though the mountains slip into the heart of the sea. Und die Berge mitten ins Meer wanken. Could you imagine you're standing there in Salzburg and suddenly the Alps just start moving. Die Alpen verschieben sich. I mean they're just moving. Die schieben sich, werden vorbeigeschoben wie eine Kulisse. Down toward the Mediterranean and they just go in Richtung Mittelmeer und What is going on? Was passiert hier? I mean, that would be like beyond anything we could imagine. Das wäre jenseits aller Vorstellungskraft. And this is what the psalmist is doing. Doch das ist, was der Psalmist macht. He's speaking beyond anything that we could even imagine. Er stellt sich vor Dinge jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Anything that could actually even happen. Alles, was eigentlich wirklich passieren kann. We've never seen the earth actually just change. Wir haben noch nie gesehen, wie sich die Erde verändert hat. We've never seen mountains slip into the sea. Wir haben auch nie gesehen Berge im Meer versinken. Though its waters roar and foam. Mögen seine Wasser tosen und schäumen. Though the mountains quake. Die Berge erbeben. We will not fear. Werden wir nicht fürchten. Because God is a very present help. Denn Gott ist ein sehr gegenwärtiger Gott. He's an exceedingly findable help. Überreichlich leicht auffindbare Hilfe. Like not just easy to find. Nicht nur leicht zu finden. Extremely easy to find. Sondern extrem leicht zu finden. Isn't that comforting? Beruhigt das nicht? Extremely easy to find. Extrem leicht zu finden. Verse 4. Vers 4. There is a river whose streams have made glad the city of God. Des Stromes Bäche erfreuen die Stadt Gottes. And this begins to bring us to some principles about finding God. Das bringt uns zu Prinzipien, die damit zu tun haben, Gott zu finden. What does this remind you of? An was erinnert das uns? There is a river whose streams make glad the city of God. Da ist ein Bach, dessen Ströme die Stadt Gottes glücklich macht. There is a stream. Da ist there's ein a river. Strom, ein Fluss, whose manifold characteristics, dessen vielfache Charakteristika, make glad the city or the church of God. Die Stadt oder die Kirche Gottes froh machen. And that is the river of grace. Und das ist der Fluss der Gnade. Verse 5. Vers 5. God is in the midst of her. Gott ist in ihrer Mitte. She will not be moved. Sie wird nicht wanken. God will help her when morning dawns. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. And that means God will help her in his perfect time. Das heißt zu seinem perfekten Zeitpunkt. Right? The first glimmer of the rising of the sun. Wenn der kleinste Schimmer des Morgenröte kommt. And God will be the first one to go into action. Gott wird der erste sein, der dann sich bewegt. Of course he's been there through the night. Er war ja auch durch die Nacht dabei. But this speaks of the fixed times of God. Doch das spricht von den festgelegten Zeiten, right? Gottes. God has a fixed time. Gott hat festgelegte Zeiten. He's not doing anything before his time. Er macht nichts vor seiner Zeit. But when the time comes, doch wenn die Zeit kommt, God will help. Wird Gott helfen. And he will do a wonderful job. Und er wird eine wunderbare Arbeit Now, machen. I want you to look at Hebrews chapter 4. Ich möchte, dass ihr jetzt Hebräer Kapitel 4 anschaut. Verse 16. Der 16. Vers. Thinking of this bitte. Word find. An das Wort finden, wenn wir das jetzt denken. To find something. Etwas zu finden. Have you ever lost something? Habt ihr schon mal was verloren? I lost my first Bible. Ich habe meine erste Bibel verloren. And I couldn't find it for like 7 months. Und konnte sie 7 Monate lang nicht and finden. I looked everywhere. It had all my notes in it. Nachdem ich überall suchte, da waren alle meine Notizen hineingekritzelt. I can't find my Bible. Das ist unglaublich. Ich kann die Bibel nicht Finally, finden. I gave up hope. Dann habe ich die Hoffnung aufgegeben. And it must have been maybe a year later or so. Oder so circa ein Jahr später. I needed to get something out of the telephone book and I pulled the telephone book out. Habe ich aus dem Telefonbuch was eine Auskunft gebraucht, zieh das raus. And there under the telephone book was my Bible. Unter dem Telefonbuch war die Bibel. Wow, I found my Bible. Boah, meine Bibel, da ist sie. Amazing. Erstaunlich. You know? The principle of finding something. Das Prinzip etwas wiederfinden. Right? Verse 16. Vers 16. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, right? Zum Thron der Gnade. This is where the river of God begins. Hier fängt der Fluss Gottes an. From the throne of grace. Vom Thron der Gnade. Right? It says in John 1. Johannes 1, 16. That it's grace upon grace upon grace. Auf Gnade, Gnade auf Gnade. Now watch this, so that we may receive mercy, damit wir Barmherzigkeit empfangen, and find grace, und Gnade finden, to help in time of need, zur rechtzeitigen Hilfe. Finding grace in time of need, die Gnade rechtzeitig finden. It is exceedingly easy to find God's grace in time of need. Es ist überreichlich leicht, die Gnade Gottes zu finden zur rechtzeitigen But there's a condition. Aber da ist eine Bedingung. There's one condition. Eine Bedingung. You've got to receive mercy first. Du musst Barmherzigkeit zuerst empfangen. And receiving mercy is the most humiliating thing any of us will ever do. Barmherzigkeit aber zu empfangen ist eines der demütigendsten Dinge, das wir je tun können. Receiving mercy is what produces humility in our lives. Denn das Empfangen der Barmherzigkeit erzeugt diese Demut in unserem Leben. There's nothing more or nothing greater that can humble us. Nichts kann uns mehr demütigen than my need for mercy. Als unsere Not nach Barmherzigkeit. Now in James chapter 4, In Jakobus Kapitel 4. It talks about in verse 6. Da sagt er im sechsten Vers, sagt er gleich. But he gives a greater grace. Er gibt aber größere Gnade. Therefore it says God is opposed to the proud. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. But gives grace to the humble. Den Demütigen aber gibt er Gnade. God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. As exceedingly easy as it is, so überreichlich leicht es auch sein mag, for a humble person to find his grace, für eine demütige Person seine Gnade zu finden, it's exceedingly difficult for a proud person to find his grace. Ist es überreichlich schwierig für eine stolze Person die Gnade zu But finden. This is encouraging. Aber das ermutigt. Because if we can define humility in a few different ways. Denn wir können Demut auf verschiedenerlei Art definieren. I like the definition. Mir gefällt die Definition. Humility means Demut bedeutet, that I understand I'm nothing without God. Dass ich verstehe, dass ich ohne Gott ein Nichts bin. Then I can honestly say, dann kann ich ehrlich sagen, that I'm a humble person. Dass ich demütig bin. Because I really know that without God I can do nothing. Denn ich weiß gewiss, ohne Gott kann ich nichts tun. Number two, zweitens, we can define it as, wir können es auch definieren als, a person who readily receives mercy. Eine Person, die immer bereit ist, Barmherzigkeit Because zu empfangen. To receive mercy means I admit I'm guilty. Denn Barmherzigkeit zu empfangen wollen heißt zugeben, dass man schuldig And there's ist. No more vulnerable position than to be guilty. Man kann in keiner verletzlicheren Position sein als in der des Schuldigen. I am at fault. Ich bin jetzt, ich habe einen Fehler gemacht. I have transgressed what you've said. Ich war im Unrecht. Ich habe dich da verletzt. You said to trust you. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. And I'm trusting myself. Aber ich vertraue auf mich selber. You said to glory in you. Du sagtest, ich soll in dir mich rühmen. But I just gloried in myself. Doch ich rühmte mich in mir selber. I'm guilty. Ich bin schuldig. I've transgressed your principles. Ich habe deine Prinzipien übertreten. The joy of the Lord is not my strength. Die Freude des Herrn ist nicht meine Stärke. My own joy is my strength. Sondern meine eigene. I don't esteem people better than myself. Ich betrachte Leute nicht besser als mich selber. I esteem myself better than people. Sondern umgekehrt, ich betrachte mich selber besser als andere. I don't love my wife. Ich liebe meine Frau as Christ nicht, loves the church. So wie Christus die Gemeinde liebt. I demand that she serves me. Sondern ich erwarte mir, dass sie mir dient. Someone might say. Sagt manchmal jemand. Wow. I have sinned. Ich habe gesündigt. I am guilty. Ich bin schuldig. I am wrong and you are right. Ich bin im Unrecht, doch du and bist im Recht. When I receive mercy, wenn ich Barmherzigkeit empfange, it works the greatest amount of humility in my life. Dann bewirkt es das größte Ausmaß an Demut in meinem Leben. Show me a person who's proud, zeig mir eine Person, die stolz ist. And I'll show you a person who's never wrong. Und ich zeige dir das auch eine Person, dann, die right? nie im Unrecht ist. Don't they go together? Seht ihr, wie das passt? They're never wrong. Die ist nie im Unrecht. Show me a person who's humble, zeig mir eine demütige Person. And I'll show you a person who will admit they're wrong even when they're right. Und das wird eine Person sein, die sogar zugibt, im Unrecht zu sein, ja, selbst wenn sie im Recht ist. You know what? Maybe it was my fault. Vielleicht war es mein Fehler. No, probably not. Na, vielleicht gar nicht. I've been wrong before. Ich habe schon Fehler gemacht. And I thought I was right. Wo ich dachte, ich wäre im Recht. Maybe I'm wrong now. Vielleicht bin ich jetzt Lord, wirklich im Unrecht. Is it me? Herr, bin ich es? Could it be me? Kann ich es sein? If we have an attitude of humility before God, wenn wir die Einstellung der Demut vor Gott haben, which means I'm not afraid to be wrong in the sight of God. Das heißt, ich habe keine Angst, in Gottes Gegenwart im Unrecht zu sein. Because I know there's a river that flows, weil ich weiß, dass da ein Fluss fließt, whose streams make glad the city of God. Dessen Ströme die Stadt Gottes beglücken. And I want to be in this river. Und in diesem Fluss möchte ich sein. And I want that river to make me glad. Und ich möchte von diesem Fluss erfreut werden. But I'll never experience the happiness of that river. Doch ich erfahre nie das Glück, das in diesem Fluss drin ist. If I'm a proud person. Wenn ich eine stolze Person bin. If I'm slow to admit that I could be wrong. Wenn ich zögere, darin zuzugeben, dass ich im Unrecht bin. Have you ever thought you were right and you were totally, completely wrong? Habt ihr je gedacht, ihr werdet im Recht, obwohl ihr völlig im Unrecht wart? I remember one time. Ich erinnere mich einmal. We were down at this we were somewhere like in Attersee or somewhere there. Wir waren am Attersee vielleicht. And we were on this raft. Where was that raft where we were all fighting, you know? Und das war, wir waren da auf so einer Holzplattform vom Ufer und da haben alle miteinander gerauft halt, gerangelt. Millstatt or somewhere, right? Millstatt. So we had like 20 guys on this raft. Da waren 20 Burschen auf dieser Plattform. So I had this idea. Da hatte ich diese Idee. Okay. We push each other off. Wir drängen einander herunter. But if you get pushed off, you can't get back on. Wenn du aber runtergestoßen wirst, kannst du nicht mehr rauf. And let's see who the last one standing. Schau mal, wer der Letzte ist, der dann oben bleibt. Well, I was the last one. Ja, ich war der Letzte. That's because I was smart. I stayed out of the way and let everybody fight everybody. Weil ich schlau war und ich bin immer aus dem Weg gegangen. And I learned that from Pastor Matt. Und ich habe das von Pastor Matt gelernt. We were at a swimming party one time. Wir waren bei einer Schwimmparty einmal. Everybody was throwing everybody in the pool. Jeder ist im Pool gelandet, im Schwimmbecken. And everybody's grabbing everybody. Und jeder zerrt an jedem. And I'm off to the side because these guys are real big. Und ich bin aber noch immer da abseits, weil das sind sehr starke. Maybe I was in the pool already. Oder war ich schon im Wasser? And there's these four guys fighting. Und da sind vier Burschen, die kämpfen. And there goes Pastor Matt swinging around the side. Und Pastor Matt kommt von der Seite. And all of a sudden, all four go into the pool. Und alle vier verschieben sich in das Wasser hinein. And he was the last one. Und er war der Letzte. But on that day, I was the last one. Aber an diesem Tag war ich der Letzte. But before I was the last. Doch bevor ich der Letzte. There was this guy from America. Da war auch ein Bursch aus Amerika. And he was kind of a big young guy. Kräftig und jung. And kind of like cocky, you know. Ein bisschen frech. And you know, he sees me and he goes. Er sieht mich und er brüllt halt da ein bisschen. So I went. Und ich habe zurückgebrüllt. And I ran at the guy. Ich rannte auf den zu. And I put my head in his chest. Und ich habe dann meinen Kopf in seine Brust hineingetan. And I drove him into the water. Und habe ihn wirklich hineingeschoben ins Wasser. I happened to fall in myself. Bin dabei selbst mit hineingefallen. But this was before the last one. Das war noch vor der letzten Runde. So we're in the water. Wir sind jetzt im Wasser. And he says to me. Und er sagt mir. How do you like that? Wie gefällt dir das? I said, what do you mean? Was meinst du? I threw you in the water. Ich habe dich ins Wasser geschmissen. What are you dreaming? Träumst du? Bist ein Tagesträumer? Are you on drugs or something? Oder hast du Drogen genommen? I put my head in your chest and I drove you off the raft. Ich habe dich mit dem Kopf hineingeschoben und da ins Wasser. Like you were a piece of styrofoam or something. Ja, wie ein Styroporstückel. Yeah. He says, "What are you kidding me? I grabbed your head and threw you in like you were a rag." Du machst Spaß. Ich habe dich am Kopf gepackt und habe dich da wie ein Fetzen da hineingehaut. He said, "You're dreaming." Du träumst. I said, "I put my head right in your chest and bingo, ich habe meinen Kopf hinein in deinen Brust hineingegraben und du warst drinnen. And we were going on and on. Und das ist so hin und her gegangen. I was upset at him. He was upset at me. Und wir waren übereinander ein bisschen verärgert. Then we got back. Und dann sind wir zurück. And someone said, "You want to see the video?" Und jemand sagt, möchtest du das Video sehen? I said, "Of what?" Von was? Of the fighting on the raft. Von dem Kampf auf der Plattform. I said, absolutely. Ja, bitte. Absolutely. Zeig das mir. I said, come over here. I said, we're going to see what happened now. Komm, jetzt werden wir sehen, was passiert ist. And there it comes. Und da sieht man. There's the part. Jetzt kommt dieser Teil. It was just like I said. Und es war so, wie ich sagte. I put my head in his chest. Ich habe den Kopf hineingegraben in seine Brust. I drove him to the edge of the raft. Habe ihn an die Kante geschoben. And then something happened that I didn't see. Doch dann passierte etwas, was ich nicht sah. He grabbed my head just like he said. Er hat meinen Kopf so gepackt, wie and ich es sagte. He pulled me in with him. Und hat mich mit hineingezogen and mit I thought, ihm. Und dann dachte ich mir. He was right. Ja, er hat recht. I was right too. Ja, aber ich hatte auch recht. But actually, I was completely wrong. Doch war ich im Unrecht. It's interesting when you think you're right and then you find out you were wrong. Wenn du glaubst, du warst im Unrecht und musst herausfinden, dass du wenn du glaubst, du warst im Recht und musst herausfinden, du warst im Unrecht. Right, humility always understands. Demut versteht immer. No matter how right I feel, ganz I could be wrong. Egal wie sehr ich mich im Recht fühle, könnte ich noch immer im Irrtum sein. Receiving mercy Barmherzigkeit von Gott empfangen is the most humble act I will ever do. Ist das demütigste Handlung, die ich je tun kann. This is why it's so difficult for people deswegen to receive mercy. Ist es für Leute so schwierig, Demut zu empfangen. This is why millions upon millions of people deswegen sind Millionen und Millionen von Leuten will not be in heaven werden nie im Himmel sein into the billions oder Milliarden sogar. Christ died for them. Christus starb für sie. He shed his blood. Er vergoss sein Blut für and sie. They will spend eternity separated from God. Und sie werden die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen. Because they didn't exercise the humility. Weil sie nicht die Demut ausübten. To say I am guilty. Zu sagen, ich bin im Unrecht. Cleanse me. Ich bin schuldig, reinige mich. Through the blood. Durch das Blut. Right? It's because of a lack of humility wegen Mangel an Demut that people will spend eternity separated from werden die Leute die ganze Ewigkeit von Gott getrennt verbringen. Now let's just look at this one more time. Schauen wir da noch einmal hin. But he gives greater grace. Aber er gibt mehr Gnade. Therefore it says God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Deshalb steht Gott steht den Hochmütigen gegenüber, aber gibt Gnade den Demütigen. Submit therefore to God. Unterwerft euch nun Gott. Resist the devil and he will flee from you. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Draw near to God. Naht euch Gott. Right? He's an exceedingly easy, exceedingly äußerst einfach. He's an exceedingly easy person to find. Eine äußerst überreichlich leicht zu findende Person. Draw near to God, he will draw near to you. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. In verse 10, Vers 10. Humble yourself. Demütigt euch selbst. In the presence of the Lord. Demütigt euch vor dem Herrn. And he will exalt you. Und er wird euch erhöhen. Just look at these last words. Resist the devil. Widerstrebt den Teufel and he will flee from you. Und er wird von euch fliehen. How do we resist the devil? Wie widerstehen wir dem Teufel? At least one way. Zumindest eine Weise. Is to be quick to recognize pride. Ist schnell zu sein, stolz right? zu identifizieren. Resist pride and you'll be resisting the devil. Widerstrebe dem Stolz und damit widerstrebst du gleichzeitig dem Teufel. Resist it. Widerstrebe ihm. Recognize it. Erkenne sie. Learn to recognize it in what you say. Lerne es zu erkennen in deinen Worten. Learn to recognize it in what you do. Lerne es zu erkennen in deinen Handlungen. Resist the devil. Widerstrebe dem Teufel. By being quick to admit guilt. Indem du sehr schnell bist, Schuld zuzugeben. And to receive mercy. Und Barmherzigkeit zu empfangen. Lord, maybe it's me in Herr, the vielleicht family. Bin ich das wirklich? Maybe I'm the one. Vielleicht bin ich derjenige. I mean, maybe I'm just totally blind here. Vielleicht bin ich wirklich ganz blind hier. Psalm 139, verse 23. Psalm 139, Vers 23. The psalmist cried out. Der Psalmist schreit. Search me, O God. Durchforsche mich, Herr. And know my heart. Und erkenne mein Herz. And see if there is any hurtful thing in me. Und schau, ob es da irgendwelche schädlichen Dinge da in mir drinnen sind. I don't know my own heart. Ich kenne mein eigenes Herz nicht. Jeremiah 17:9. The heart is desperately wicked. Das Herz ist absolut schlecht. Above everything. Hoffnungslos schlecht, schlechter als alles andere.